Also beispielsweise Spannungen und Entspannungen. Ja, ein Kunstmaler arbeitet mit Spannungen und Entspannungen in seinen Farben, Farbkontrasten, Helligkeiten und Dunkelheiten. Formen stehen in unterschiedlicher Spannung zueinander. Die Komposition enthält Spannungen und Entspannungen. Der Inhalt, die Idee, die Verbindung unterschiedlicher Elemente zu einer neuen Einheit. Auch in der Architektur spielen Spannungen und Entspannungen eine große Rolle. Wie hält der Bau der Gravitation stand? Wir sprachen über den Aachener Dom. Hier werden in der Chorhalle die Kräfte über eingezogene eiserne Ringanker abgeleitet. So wurden große Fensterflächen möglich, die dem hohen Bauwerk eine Leichtigkeit verleihen. Die Musik ist ein Wechsel zwischen Spannungen und Entspannungen, in ihrer Melodie und Stimmführung. Es gibt dissonante Akkorde, die zu einer Auflösung tendieren, zu neuen Zuständen. Die Dissonanz wird als Spannung empfunden, die Auflösung als Entspannung. Ja, im Rhythmus liegt etwas von Spannung und Entspannung. Im Rhythmus? Rhythmus ist der wiederkehrende Wechsel unterschiedlicher Energieniveaus. Man findet Rhythmen in Atomen, in Wellen, Schwingungen, in Kristallen, im Kreisen der Planeten, der Galaxien, in Pulsaren. Das Leben ist rhythmisch, der Herzschlag, die Atmung, Fortbewegungen, biologische Rhythmen, Zellteilungen, Wachstum, Nahrungsaufnahme und Verdauung, Tages- und Nachtrhythmen, jahreszeitliche Rhythmen. Der Rhythmus ist ein universelles Prinzip und so haben auch gleichförmige Muster etwas Rhythmisches. Molekülgitter, Strukturen, Abstände der Dinge, mathematische Zahlenreihen, geometrische Figuren, Körperformen, Tonskalen in der Musik. Die späte Nachmittagssonne scheint warm, während wir die Bergspitze erklimmen. Tekas kennt einen Weg über die Felsen und ich folge ihm mit großer Anstrengung. Es fällt mir schwer, gleichzeitig seine Worte zu notieren. Was sehen Sie außerdem in der Musik? Nun, so wie sich ein Atom nach gewissen Quanten- und Schwingungsverhältnissen richtet, öffnet auch ein einzelner Ton mit seinen Obertönen bereits einen Klangraum. Und so wie die Lichtfrequenzen Farben im menschlichen Auge erzeugen, so gehen auch die Frequenzen des Schalls, die Tonfolgen und Tonlagen im menschlichen Ohr miteinander Verbindungen ein und schaffen Resonanzen im Menschen. Musik beschreibt Prinzipien des Seins und erzeugt gleichzeitig eigene Welten. Sie wirkt stark auf die unbewussten Bereiche des Menschen, kann Gefühle zum Schwingen bringen, kann das Bewusstsein lösen. Der Mensch kann sich in ihr verlieren, kann sich ihr hingeben und sich in ihr mit dem Sein verbunden fühlen. In der Musik kann er selbst zur Schwingung werden und sich im Tanz bewegen. Musik kann unterschiedliche Stimmungen, Eindrücke, Empfindungen berühren und hervorrufen und steht gleichzeitig für sich selbst. Sie bezieht sich auf Grundprinzipien, auf die Kraft des Universums. Ja, sie ist diese Kraft, ist Bewegung, ein Wechsel der Zustände, sich überlagernde Wellen und Schwingungen, eine Energie, ein Sein und Werden und Vergehen. Gleichzeitig ist Musik in dem Allgemeinen ein eigener Ausdruck, ist organisierte Zeit, organisierter Klangraum und enthält in dieser Hinsicht, wie jede Kunst, etwas Geistiges, eine Formung. Sie ist zugleich Mehrstimmigkeit und Einheitlichkeit, hat unterschiedliche Klangfarben, Instrumentierungen, Tonalitäten, Rhythmen, Arrangements, Lagen, Skalen, Melodien. Hier spiegelt sich Individualität, die Variation ein und desselben. Hier zeigen sich Strukturen wie in Kristallen, in Pflanzen, in Landschaften, Symmetrien und Asymmetrien, Systeme, Muster und Brüche. Der Mensch kann sich in ihr als etwas Allgemeines und in seiner Individualität wiederfinden. In seiner Individualität? Ja, indem er bestimmte Musikrichtungen bevorzugt. Hier liegt auch eine Gefahr. Der Mensch kann die Musik als Identifikationsmittel missbrauchen. Er kann aus ihr Kraft und Selbstbestätigung ziehen und beginnen, keine Musik mehr zu hören, sondern sich selbst in ihr. Hier kann die Musik das Bewusstsein verengen. Außerdem kann sie unmittelbar auf den Kraftdrang des Menschen wirken. Denn so wie Energie benötigt wird, um Musik zu erzeugen, um die Atome und Moleküle in Schwingungen zu versetzen, so kann die Musik selbst druckvoll sein, laut, vehement. Der Mensch kann in ihr seine Kraft abreagieren oder stärken. Kraft spielt in der Kunst eine große Rolle. Doch wird es immer dann problematisch, wenn sie sich nicht auf die Kraft als universelles Prinzip bezieht, sondern auf eine bestimmte Kraft. Auf eine bestimmte Kraft? Kunst wird dort missbraucht, wo sie dem Kraftdrang dient, wo sie durch eine bestimmte Kraft erhalten und erweitert werden soll. Kunst kann der Repräsentation dienen, der Selbstdarstellung und Selbstbeweihräucherung, dem Angriff. Doch hört hier die Kunst auf, Kunst zu sein. Sie wird zweckhaft. Ja, sie verliert ihre Eigenständigkeit. Sie kann ihre Eigenständigkeit aber auch in einer Gebundenheit an den Zeitgeist verlieren und in einer Überindividualisierung. Was meinen Sie damit? Der Zeitgeist ist das Zusammenwirken gewisser Vorstellungen und Gefühle in einer Gesellschaft, die Betonung bestimmter Bewusstseinsinhalte und Empfindungen. Daraus entsteht eine Art Stimmung und Bedeutungssphäre, eine Ästhetik des Zeitalters, die sich in Moden und Stilen zeigt und die in Kunstwerken eingeschlossen wird. Wenn sich ein Kunstwerk nach den Regeln des Zeitgeistes richtet und nichts Übergeordnetes enthält, so kann es in dem Maße veralten wie der Zeitgeist. Auf der anderen Seite enthält ein Kunstwerk die Persönlichkeit des Urhebers, einen gewissen individuellen Zug. Dieser Zug öffnet eine neue Ebene des Kunstwerks. Nicht allein das Kunstwerk ist ein individueller Ausdruck von etwas Allgemeinem, sondern auch der Mensch, der das Kunstwerk hervorbringt. Wenn aber dieses Persönliche überwiegt, so erreicht das Kunstwerk keine Eigenständigkeit. In beiden Fällen verliert die Kunst ihre Balance. Dasselbe geschieht, wenn die Fähigkeiten und Mittel nicht ausreichen, Kunst zu schaffen. Dann stellt sich im Betrachter kein Kunstgenuss ein. Er wird nur auf die mangelnden Fähigkeiten und Mittel zurückgeworfen. Wenn in der Poesie mit den Worten nicht über die Worte hinausgegangen wird, so ist es keine Poesie. Zudem kann es an den Fähigkeiten und Mitteln des Betrachters liegen, dass sich kein Kunstgenuss einstellt. Doch gibt es einen Standpunkt, von dem aus alles zur Kunst werden kann, wo alles ein Mittler ist. Als wir den Gipfel erreichen, öffnet sich ein grenzenloser Ausblick. Weit zieht sich die Landschaft hin, wirft sich unter uns auf, senkt sich ab, bis zum Horizont erstrecken sich die Berge und Täler. Ich gebe mich diesem Moment hin, bin getragen von dieser Sicht, atme tief und fühle mich auf eine eigentümliche Art geborgen. Die Berge erscheinen mir wie Lautstärkekurven, wie unterschiedlich starke Kraftpotenziale. Ich muss lächeln. Später setzen wir uns an einen Stein, dicht am Abgrund. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn und wir blicken gemeinsam in die Ferne. Tekas atmet still neben mir. Sein Gesicht strahlt in der Sonne. Was verstehen Sie unter Genuss? Genuss ist eine bewusste Hingabe an etwas. Auch hier ist das Bewusstsein gelöst. Es löst sich in dem anderen. Es ist ein bewusstes Öffnen der Sinne, ein Spüren von etwas, ein Ertasten, Berühren, Riechen, Schmecken, Hören, Sehen. Der Mensch verbindet sich mit dem Außen. Hier kann er Individuelles und Allgemeines erkennen, den Zusammenklang, die Einheit unterschiedlicher Komponenten. Er kann die Verbindungen fühlen, die Verbindungen der Dinge, die Schönheit, den Glanz, das Sein. Ja, er kann die Verbindungen der Sinne erkennen, das Wirken des Gleichen auf unterschiedliche Weise. Die Verbindungen der Sinne? Ein Geruch. Eine Berührung, ein Geschmack kann stechend sein wie eine grelle Farbe oder ein schriller Ton. Die Sinne geben uns einen Eindruck von der unbewussten Welt. Mit ihrer Hilfe können wir die Dinge unterscheiden und uns orientieren. Es ist etwas Akustisches, Visuelles, Olfaktorisches, Haptisches, Geschmackliches. Und es scheint uns etwas Verschiedenes zu sein, weil die Sinne verschieden sind. Doch zeigen uns die Sinne auf ihre spezifische Weise und in unterschiedlichen Kombinationen die gleichen Wirkungen und Prinzipien. Und im Genuss verschmelzen die Sinne. Ein Geruch kann zu einer Komposition werden wie Musik, Klangfarben und Farbtöne. Ein Menü kann wie eine Erzählung sein, wie eine Landschaft, wie eine Person, wie eine Erinnerung. Im Genuss öffnet sich die Sinnlichkeit und verbindet sich mit dem Bewusstsein. Der Kraftdrang ist das Gegenteil des Genusses. Ein starres Bewusstsein wird nicht leicht genießen können. Und wenn der Mensch seinen Kraftdrang genießt? Hier würde ich nicht von Genuss sprechen. Wenn sich der Mensch dem Kraftdrang hingibt, so erkennt er keine Verbindungen mehr, kein individuelles und allgemeines, sondern nur noch seine Kraft. Er kann nichts mehr sehen, keine Individuen, keine Menschlichkeit. Er ist Kraft, die nur noch sich selbst kennt. Hier geschehen Grausamkeiten.